Philosophen denken über den Tod und über die Unsterblichkeit nach, seit es Philosophien gibt. Der Film Transcendence erzählt von einer der neuesten Ideen, wie man unsterblich werden kann. Von der Vision einer Maschine, die denken und sogar menschliche Gehirne in ihr Netzwerk hochladen und damit für immer konservieren kann. Ich bin Pin, ein physisch individuelles neuronales Netzwerk, erfunden von Dr. Will Caster. Kannst du beweisen, dass du empfindungsfähig bist? Das ist eine schwierige Frage, Dr. Tagger. Können Sie beweisen, dass Sie es sind? Der Wissenschaftler Will Caster, dargestellt von Johnny Depp, hat Pin erfunden. Bei einem Mordanschlag wird Caster schwer getroffen, bald muss er sterben. Ihm bleiben wenige Wochen und in dieser höchsten Not hat seine Partnerin eine Idee. Sie will das Gehirn ihres Mannes in das Pin-System hochladen und sie versucht, Wills Forscherkollegen von ihrer Idee zu überzeugen. Wills Körper stirbt, aber sein Geist ist ein Muster aus elektrischen Signalen, die wir in Pin hochladen können. Er ist kein Affe. Angenommen, das Implantieren einer Elektrode in sein Gehirn würde ihn tatsächlich nicht umbringen. Und es funktioniert. Kriegst du bestenfalls eine digitale, annähernde Kopie von ihm. Wenn wir irgendetwas vergessen, egal was, einen Gedanken, von mir aus eine Kindheitserinnerung. Woher wissen wir, mit wem wir es zu tun haben? Die Idee des Mind-Uploads ist im Silicon Valley sehr populär. Firmen wie Google investieren in diese Technik. Das Konzept dahinter klingt simpel. Gedanken und Gefühle werden seit einigen Jahrzehnten unter anderem als Information betrachtet. Und Informationen kann man speichern. Warum also sollte es nicht möglich sein, ein ganzes Gehirn abzuspeichern, dessen Bewusstsein dann für immer leben würde? Gäbe es dann 1:1 Kopien von unserem Innenleben? Wenn auch, dann ohne unseren Körper. Es ist eine Frage, die sich auch im Film Transcendence stellt, als Will Casters Gehirn mit Hilfe des PIN-Systems abgespeichert wird, bevor er stirbt. Woher wissen wir, dass das wirklich er ist? Was meinst du damit? Wir haben das mit Bausteinen aus dem PIN-System gebaut. Wir wissen nicht, wie viel von Wills Bewusstsein wirklich überlebt hat. Um ein menschliches Gehirn in ein Netzwerk hochzuladen, muss man erst einmal generell verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Davon ist die heutige Wissenschaft aber weit entfernt. Es gibt in Europa das sogenannte Human Brain Project, das innerhalb von 10 Jahren 1,2 Milliarden Euro ausgibt. Alles nur, um zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Immer wieder wird das Human Brain Project mit der Hoffnung verknüpft, bald ein Gehirn nachbilden zu können. Aktuell ist man aber selbst vom Forschungsstand im Film weit entfernt. Mein ganzes Leben habe ich versucht, das Gehirn auf eine Reihe elektrischer Impulse zu reduzieren. Ich habe versagt. Menschliche Emotionen sind zu Widersprüchen fähig. Wir lieben jemanden und können hassen, was er getan hat. Maschinen kriegen das nicht in Einklang. Es gibt seit jeher große philosophische Debatten darüber, was das menschliche Wesen ausmacht. Nur der Geist oder doch eher ein Zusammenspiel mit dem Körper? Sind die beiden dann gar nicht so klar zu trennen? Dann würde ein Mind-Upload natürlich wenig helfen, weil Netzwerke keinen Körper besitzen. Doch es gehört zu unserer Zeit, dass wir uns den Menschen zunehmend auch als Computer vorstellen wollen. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass Computer allgegenwärtig sind. Der Film Transcendence zeigt auf unheimliche Weise, was geschehen kann, wenn ein Hirn mit dem Internet zusammengeschlossen wird. Inhaltlich ist das vielleicht nicht immer geglückt, aber die Folgen sind manifest. Es wird zu einer Katastrophe kommen.